HR2 Kultur. Archivschätze. Willkommen zu den Archivschätzen heute. Mein Name ist Christiane Kreiner. Heute mit einem ganz besonderen Fundstück zum Jahresende. Im Dezember 1953 besuchte eine Fee den Soziologen Theodor W. Adorno und fragte ihn nach seinen Wünschen für das neue Jahr. Aber auch der Journalist Rudolf Augstein, der Theaterregisseur Fritz Kortner, die Schauspielerin Luise Ulrich, der Physiker Friedrich Dessauer, der Dichter Gottfried Benn und andere prominente Persönlichkeiten durften ihre Wünsche äußern. Zukunftswünsche an die Fee hieß die Sendung, die ich so in unserem Archiv gefunden habe. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1953, 8 Jahre nach Kriegsende. Bei genauerer Recherche ergibt sich, dass vom Naziregime verachtete und verfolgte und aus dem Exil zurückgekehrte wie der Soziologe Adorno oder der Physiker Friedrich Dessauer genauso befragt wurden wie Künstler und Künstlerinnen, die von den Nationalsozialisten besonders geschützt wurden. Wie etwa die Schriftstellerin Ina Seidel oder die Schauspielerinnen Luise Ulrich und Angela Salocca. Diese Sendung ist also auch ein Zeitdokument, das umso mehr bestätigt, wie wenig aufgearbeitet die nationalsozialistische Vergangenheit zu diesem Zeitpunkt war. Hören Sie Wünsche aus dem Jahr 1953. Im ersten Programm des Hessischen Rundfunks hören Sie nun die Sendung Zukunftswünsche an die Fee. Was sich Prominente erhoffen, eine Umfrage unter bekannten Künstlern, Dichtern und Gelehrten. 3 Wünsche an die Fee. Stellen Sie sich vor, liebe Hörer, es erschiene Ihnen heute Abend in der Silvesternacht die gute Märchenfee und gäbe Ihnen, weil Sie sich im alten Jahr als ein so braver, guter und fleißiger Mensch gezeigt haben, 3 Wünsche frei. Was würden Sie sich da wünschen? Bevor wir nun unsere Wunschfee auf die Reise schicken zu den Prominenten, wird Manfred Hausmann Ihnen eine kleine Geschichte erzählen von einem ganz unprominenten Mann, zu dem auch eines Tages die Fee kam. Zu einem Mann, der genau wusste, was ihm fehlte und dem die Erfüllung seiner Wünsche im wahrsten Sinne des Wortes ein endloses Meer von Glückseligkeit beschied. Hier an der Küste erzählt man sich wohl, wenn einmal die Rede auf das Wünschen kommt, die Geschichte von dem Krabbenfischer, der im Nordertill eine Seejungfrau in seinem Netz heraufzog. Sie bat und bettelte, er möge sie doch wieder freilassen, dann würde sie ihm auch 3 Wünsche erfüllen. Nun, der Fischer gab sie den Wellen zurück. Sie plätscherte vergnügt mit ihrem Schuppenschwanz umher, hob den Kopf aus dem Wasser und forderte ihn auf, mit dem Wünschen zu beginnen. »Ja, dann wolle er«, meinte der Fischer, »ein funkelnagelneues Vollschiff haben, dessen Ladung aus nichts als Rum bestünde. Gut, das solle ihm werden. Und zweitens müsse der Rum sich immer erneuern, wenn er davon tränke. Gewährt auch das. Und drittens? Nein, weiter brauche er nichts. Wirklich nichts? Nein. Er solle doch einmal scharf nachdenken. Nein, weiter nichts. Ob er sich denn nicht ein Häuschen oder eine nette Frau wünsche? Nein, danke. Aber er werde doch noch irgendeinen Wunsch haben. Wenn es denn unbedingt noch etwas sein solle, dann also noch ein bisschen Rum. Tja, ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern. Wenn im Märchen die gute Fee erscheint, um eine gute Tat mit der Gewährung von 3 Wünschen zu belohnen, nimmt die Geschichte meistens ein böses Ende. Wie bei dem Fischer und Sinafru. Denn hinter jeder durch die Erfüllung aufgestoßenen Tür sind neue Türen. Und über jeder dieser neuen Türen stehen neue Wünsche. Und jeder dieser Wünsche verlangt wiederum nach Erfüllung. Das haben wir als Kinder schon begriffen, wenn wir uns zunächst ausbaten, dass in Zukunft jeder unserer Wünsche in Erfüllung gehen solle. Der Fischer von Nordertill dürfte vor dieser unangenehmen Kettenreaktion allerdings ziemlich sicher sein, denn noch ein bisschen Rum wird sich ihm in allen Lebenslagen als ein treuer Freund und Tröster erweisen. Aber nun zu den Künstlern, Dichtern und Gelehrten, zu dem Silvester-Wunschkonzert der Prominenz. Die Funkfee, wie Ernst Penzoldt sie taufte, besucht die Schauspielerin Luise Ulrich. Die Kinder wünschen sich heutzutage Fahrräder, Skier, Schlittschuhe, Hockeyschuhe. Die kleinen Mädchen wünschen sich Puppen mit echtem Haar, Puppen, die laufen können und Mama sagen. Und sie tragen selbst sogar schon Pelzmäntelchen. Aber sind sie deshalb zufriedener? Wünsche können niemals ganz erfüllt werden. Es ist ein Fass ohne Boden. Freiwillig sich Wünsche verkneifen können, das wäre schon eher ein Weg zur Glückseligkeit. Ein griechischer Gelehrter sagte einmal, als er aus der Einsamkeit in die Stadt kam und all den Luxus betrachtete, da sagte er, ich freue mich über die vielen Dinge, die ich nicht brauche. Haben wir uns in der Ermark-Zeit nicht alle sehnlichst einen Schweinsbraten gewünscht? Und, seien wir ehrlich, macht er uns heute noch glücklich? Ich glaube, derjenige, der übt, seine Wünsche auf ein Mindestmaß zu reduzieren, der wird ein ruhiges, fröhliches Herz haben und starke Nerven und gesunde Organe. Mit einem Wort, er wird sich wohlfühlen in seiner Haut und deshalb wird er zufrieden und glücklich sein. Und wenn alle Menschen glücklich, gesund und zufrieden wären, würde kein Machtbedürfnis herrschen auf der Welt und es gäbe keine Kriege. Also der Wunsch an die gute Fee, nämlich an die gute Fee in uns, wäre wunschlos zu sein. Und das würde uns Friede, Glück und Gesundheit bringen. Ja, der Wunsch, wunschlos glücklich zu sein, ist sicher ein guter Wunsch. Aber mit der Enthaltsamkeit ist das schon so eine Sache. Enthaltsamkeit ist ein Vergnügen an Dingen, welche wir nicht kriegen, sagt Wilhelm Busch. Die Wunschfee notiert, an Dingen, welche wir nicht wollen. Und ihr nächster Besuch gilt dem Philosophen Professor Theodor Adorno. Eingedenk des Unglücks, das in den Märchen sich einzustellen pflegt, wenn einem drei Wünsche freigegeben werden, habe ich mir auferlegt, Vorsicht walten zu lassen, also recht bescheiden zu wünschen. Einmal, dass ich nicht mehr am Telefon zum Abschied auf Wiederhören vernehmen muss. Der Gruß auf Wiedersehen zehrte von der Hoffnung, man möchte den Scheidenden lebendig nochmals erblicken, wie wenig das auch mir gefühlt werden mochte. Im sturen Bestreben, diesen Wunsch situationsgerecht abzuwandeln, hat man daraus nach jüngster Konvention den Absurden gemacht, mit dem, der einhängt, ein weiteres Mal telefonieren zu dürfen, während doch das Telefonieren selber ein kümmerlicher Ersatz für die Gegenwart, ein Häufchen eingeschrumpfter Erfahrung, bestenfalls die Anweisung auf das ist, was der modische Gruß verleugnet, nämlich, dass man leibhaftig zusammenkommt. Also nicht mehr auf Wiederhören. Zum Zweiten wünsche ich mir, im Jahre 1954 weder in Geschriebenem noch in der Rede der Wendung »in etwa« zu begegnen. »Etwa« ist ein Adverb, das mit einer Präposition auch dann nicht sich verbinden ließe, wenn die Verbindung mit »in« einen Sinn ergäbe, was nicht der Fall ist. Zum Dritten hoffe ich, dass Akten, die anderen Akten vorausgehen und nach deren Erledigung nicht, wie es sich gebührte, verbrannt, sondern zurückgereicht werden sollen, nicht länger als Vorgang bezeichnet werden. Der Vorgang ist das lebendige Ereignis und kein Papierbündel, das diesem vorhergeht. Gang ist überhaupt nicht das Resultat, sondern der Vollzug des Gehens. Der Vorgang, der ein Recht hätte, so genannt zu werden, wäre ausnahmslos das Gegenteil dessen, was einem als solcher präsentiert wird. Wenn schon der Vorgang, auf den es ankäme, nicht stattfindet, sollte man wenigstens dem Wort die Ehre antun, es nicht für das zu gebrauchen, was ihn verhindert. Diese Wünsche sind Reaktionen eines Musikerohrs auf die verdinglichte Sprache. Wie wenig durch ihre Erfüllung geändert wäre, weiß ich nur allzu gut. Aber ich habe mir nun einmal vorgenommen, bescheiden zu sein und auf den Sack zu schlagen, wenn ich jenen Esel meine, den man zu Unrecht mit einem Schimmel vergleicht, das heilige Tier der verwalteten Welt. Wenn Sie jetzt unsere Wunschfee sehen könnten, liebe Hörer, würden Sie feststellen, dass sie Bleistift und Notizbuch wieder eingesteckt hat. Diesen Wunschzettel wird sie mündlich ausrichten müssen, damit bei Weiterreichung an die zuständigen Stellen daraus kein Vorgang werde, im Sinne des gemeinten Esels natürlich. Wenn man nicht so bescheiden sein will, wenn man vieles ändern möchte, was einem nicht gefällt, kommt es, wie schon gesagt, darauf an, möglichst viele Wünsche in einem zu vereinen. Und das ist wohl bei einem Journalisten zu erwarten, dessen Steckenpferd die Politik ist. Die gute Fee bei Rudolf Augstein. Rudolf Augstein, 30, Herausgeber des Spiegels. Ich wünsche mir als erstes die Wiedervereinigung Deutschlands. Als zweites wünsche ich mir die Wiedervereinigung Deutschlands. Mein dritter Wunsch ist die Wiedervereinigung Deutschlands. Wenn ich 10 Wünsche frei hätte, anstatt dieser 3, ich würde mir 10-mal die Wiedervereinigung Deutschlands wünschen. Ich glaube, dass unsere Trägheit ebenso schuld ist an der deutschen Spaltung wie der Eigennutz der 4 Mächte. Ich glaube, dass es keinen Frieden geben wird ohne die deutsche Einheit. Das war in scharfer, unmissverständlicher Formulierung das Bekenntnis, der Wunsch eines politischen Journalisten. Bevor er sich erfüllen lässt, muss er wohl erst in 3 Sprachen übersetzt werden. Keine Angst vor Wünschen, unsere Funkfee beißt nicht. Der Schriftsteller Ernst Penzoldt wollte sie trotzdem nicht hereinlassen. Er hatte schon als Bub, aber das sagt er Ihnen am besten selbst. Schon als Bub hatte ich Angst, es könnte mir die angeblich so gute Fee begegnen und mir 3 Wünsche gewähren. Sie hätte mich in die größte Verlegenheit gebracht. Ich habe diese Angst noch. Man erinnert sich an das Märchen. Da sitzt auf einmal die Frau daheim auf dem Sattel und kann nicht mehr herunter. Oder sie hat die Wurst an der Nase und will Kaiser werden. Was bleibt einem da anderes übrig, als den Unsinn wieder fortzuwünschen? Was mich selbst betrifft, so wüsste ich schon allerlei, was ich möchte. Aber ich glaube, die Funkfee will das gar nicht wissen. Sie möchte meine Wünsche für die ganze Welt hören. Verwünscht. O herrliche Sprache, die mit diesem Fluch die Gefahren aufzeigt, welche Wünsche haben, dass man sich nämlich dabei leicht verwünschen könnte. Wenn jemand zum Beispiel wünschte, sagen wir einmal, dass alles Metall, Eisen, Stahl, Kupfer und so fort sich plötzlich in Wachs verwandelte. Halt ein! Ich meine natürlich nicht alle Metallgegenstände, ich meine nur die Waffen. Denn ich finde es feig, wenn einer die stärkeren Waffen hat als der andere und damit siegt. Doch handelt es sich hier ja um märchenhafte Wünsche. Einen habe ich schon einmal ausgesprochen. Jede politische Konferenz sollte damit beginnen, dass die Teilnehmer miteinander Eisenbahn spielen müssen. Ich verspreche mir viel davon. Nun habe ich nur noch einen Wunsch frei. Den hebe ich mir aber auf, damit ich, falls nötig, eventuelle Friedensstörer in aller Welt auf den Mond, aber am liebsten noch weiter weg wünschen kann. Denn der liebe Mond ist heutzutage ja keine Entfernung mehr. Im Übrigen wünsche ich allen Menschen ein denkbar gutes, friedsames neues Jahr. Ich glaube, das kann man mit gutem Gewissen wünschen, ohne es hinterher bereuen zu müssen. Die Wunschfee lächelt, macht einen Knicks. Und, nanu, was hat sie denn? Sie blickt auf ihre Besucherliste und errötet, wie ein Backfisch. Denn Dieter Borsche soll der Nächste sein. Stimmt's? Sie nickt selig. Ein Wunsch geht in Erfüllung. 3 Wünsche wie im Märchen. Vor allem Gesundheit. Für meine Familie und für alle Menschen, die ich liebe. Und ja, natürlich so wenig Sorgen wie möglich. Ich hätte eigentlich gar nichts dagegen, wenn 1954 das glücklichste Jahr meines Lebens werden würde. Das soll keineswegs heißen, dass es später von 1955 an nicht noch etwas besser werden dürfte. Ich wünsche mir natürlich recht gute Rollen und vor allem das Glück, mein Publikum behalten zu dürfen. Und ja, zu Beginn eines neuen Jahres darf man optimistisch und ein wenig unbescheiden sein. Ich wünsche mir für mich und für uns alle noch etwas. Ich habe nämlich heute Nacht geträumt. Und Sie wissen ja, die Träume zwischen Weihnachten und dem neuen Jahr haben eine ganz besondere Bedeutung. Es war ein ganz verrückter Traum. Und ich fände es herrlich, wenn dieser Traum in Erfüllung gehen könnte. Also ich habe geträumt, dass mir der Postbote mit saurer Miene einen Einschreibebrief überbrachte, eine dringende Vorladung des Finanzamtes. Sie werden aufgefordert, sofort widrigenfalls und so weiter und so weiter. Und als ich mich schließlich zitternd und bangend durch den immer dicker werdenden Nebel bis vor das geliebte Gebäude durchgefunden hatte, das war ganz sonderbar. Ich stand vor einem feenhaften Märchenschloss und die Aufschrift Finanzamt war das Einzige, was geblieben war. Statt des griesgrämigen Portiers lud mich der heilige Petrus ein, einem kleinen Engelchen mit reizenden kleinen Flügelchen ins Innere des Palastes zu folgen. An einer Menge glückstrahlender Menschen vorbei stand ich plötzlich vor, er sah wirklich beinahe aus wie der, aber es war der Finanzminister. Er hatte das Gesicht des Finanzministers. Mein lieber Dieter Borsche, sagte der Finanzminister, ich habe eine freudige Nachricht für Sie und alle Menschen, die guten Willens sind. Damit Sie und Ihre Landsleute sich ein wenig des Lebens erfreuen können, haben wir eine gesunde Steuerreform durchgeführt, die es uns ermöglicht, Ihnen 25% Ihrer Steuern zurückzuerstatten. Ich bitte Sie sofort, Ihr Geld am Schalter 27 abzuholen, widrigenfalls Sie mit einem 100%igen Aufschlag zu rechnen haben. Für den Fall bekommen Sie also 50% zurück. Darauf bin ich vor Freude erwacht und war sehr enttäuscht, dass das alles nur ein Traum war. Aber kann man es wissen? Vielleicht eines Tages. Träumen dürfen wir auf jeden Fall. Und es ist schön zu träumen. Wem sagt er das? Der Wunschfee klingt es wie eine Verheißung. Bei so viel Charme kann selbst der Finanzminister nicht Nein sagen. Wie wir hörten, sitzt er schon fleißig über einer neuen Steuerreform für das kommende Jahr. Die Seite im Wunschbuch der guten Fee kann also getrost für ein Autogramm benutzt werden. Tja, was wird so alles gewünscht? Von alledem will der Dichter Gottfried Benn nichts wissen. Als wir ihm die gute Fee schickten, übergab er ihr schweigend einen Zettel, auf dem stand: Ich habe keine Wünsche. Und selbst von einer Fee ließ ich mir nicht gerne etwas schenken. Es wird mir für den Rest meines Lebens genügen, was mir bisher genügen musste, nämlich Schritt für Schritt das wenige mögliche Arbeiten zu erkämpfen. Von der Leinwand also direkt zur Bühne, zu Fritz Kortner. Natürlich wünsche ich dem Deutschen Theater für das nächste Jahr einen schönen Aufstieg. Mein zweiter Wunsch. Das Urteil des Richters über einen Verbrecher ist mehrfach appellabel, zwecks Verhinderung von Justizmorden. Wenn wir Theaterleute eine Leistung begangen haben, sind wir da oft schlechter dran als Schwerverbrecher. Denn das einmal über uns verhängte Urteil derer, die über uns zu Gericht sitzen, ist inappellabel. Daher wimmelt es nur so von Fehlurteilen, ja geradezu von Justizmorden. Ich möchte nur zu gerne einmal über einen solchen Justizmörder zu Gericht sitzen. Ja. Das wünsche ich mir schon innigst. Mein dritter Wunsch. Ich habe in kurzer Aufeinanderfolge zwei Aufführungen des Prinzen von Homburg gesehen. Eine französische und dann eine deutsche. Die an sich sehr verschiedenartigen Inszenierungen hatten in einer Szene eine frappierende Gleichheit. Es wurde von den Akteuren in den Zuschauerraum gedeutet, als die Kampfereignisse verfolgt und beschrieben wurden. Die Schlacht fand also sozusagen im Saal statt, sowohl in der deutschen als auch in der französischen Auffassung. Hoffentlich bleibt es dabei. Ich wüsste nichts Schöneres zu wünschen. Der Krieg findet im Saale statt. Das bedeutet gutes Wetter für den Frieden, der wohl bei allen Menschen ganz oben auf dem Wunschzettel steht. Besonders bei den Müttern, zu denen auch die Schriftstellerin Ina Seidel gehört. Was für Wünsche bewegen einen alten Menschen, eine alte Mutter, in der 69. Silvesternacht ihres Lebens? Sie sieht ihren Kindern und Enkeln beim Bleigießen zu und denkt sich ihr Teil. Was die persönlichen, die ich bezogenen Wünsche betrifft, sie gehen alle auf in dem einen, dass aus dem Chaos von Irrtum, Schuld, Elend, Krieg und wiederum Krieg, dass mehr als die Hälfte ihrer Lebenszeit die Erde beherrschte, die neue Schöpfung steigen und dass sie diesen Tag noch erleben möchte. Den Tag, an dem ein wiedervereinigtes, freies Deutschland als gleichberechtigtes Mitglied in die Völkerfamilie eines geeinten, großen Europa eingeordnet sein möge, in der Bereitschaft, seine Würde allein in einem von jedem falschen Ehrgeiz gereinigten, brüderlichen Dienst an den unverrückbaren gemeinsamen Zielen der Menschheit suchen zu wollen, und dass es sich in diesem Streben vom Vertrauen und der Achtung gleichgesinnter Nachbarn getragen wissen dürfte. Nach Ina Seidel, der Autorin des Wunschkindes, besucht unsere Fee nun eine Schauspielerin, die Sie sicher schon früher auf der Leinwand gesehen haben oder im Theater. Es ist Angela Salocca, die in der Rolle der Jungfrau von Orléans eine der großen Entdeckungen des deutschen Theaters war. Unsere Fee traf sie in Kassel. Und hier sind ihre Wünsche. Drei Wünsche auszuwählen war gar nicht so einfach, als es zuerst den Anschein hatte. Ein ganzer Berg von Wünschen war plötzlich da. Natürlich auch die Wünsche nach großen Aufgaben und Erfolgen am Theater, nach einem Comeback im Film. Und immer weiter geriet ich in meinem Verlangen in die äußeren Herrlichkeiten, bis ich mich besann und eine Reise nach innen unternahm. Und hier entdeckte ich meine geistigen Wünsche und entschied mich, diesen den Vorrang zu geben. Mein erster Wunsch ist ein eigenes Theater mit einer dazugehörenden Schauspielschule. Ich möchte die ganze Umwelt des Schauspielers im Theater dazu erziehen, den schöpferischen Vorgang der Umwandlung zu unterstützen. Mein zweiter Wunsch heißt unbedingter Mut. Er gebe mir die beflügelte Kraft, diese Pläne zu verwirklichen und jede Art von Lebensangst zu besiegen und die erdrückenden Bilder der heutigen Not besser zu tragen und bewusst durch gute Tat und positive Gedanken an der Gestaltung einer neuen Welt mitzuwirken. Mein dritter Wunsch richtet sich nach einer Fähigkeit, welche der heilige Paulus als die höchste der Gaben bezeichnet. Ich möchte sie Ihnen mit seinen Worten ins Gedächtnis rufen. Wenn ich in Entrückung in Sprachen von Menschen und Engeln redete, aber hätte nicht Liebe, so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Wenn ich die Gabe der eingegebenen Rede hätte, alle Geheimnisse wüsste und alle hohe Erkenntnis, dazu auch allen Glauben besäße, um Berge zu versetzen, aber hätte ich nicht Liebe, so wäre ich nichts. Und wenn ich alles für Armenspeisung verteilte, was ich besitze, und wenn ich meinen Leib hingebe, dass er verbrannt werde, aber hätte nicht Liebe, so nützte mir nichts. Das waren die Wünsche einer Schauspielerin. Wünsche an die ganz persönliche gute Fee, die zur Erfüllung ganz allein auf die Kraft angewiesen ist, die jedem innigen Wunsche innewohnt. Der Physiker Professor Friedrich Dessauer richtete seine Wünsche an die Schicksalsbotin. Liebe Schicksalsbotin, sag deinem hohen Meister von diesen unseren Nöten. Zunächst, das Abendland ist bedroht, aber ich bitte dich nicht, Botin, den Meister zu beschwören, die Gefahr von uns zu nehmen, denn er weiß, was er tut. Gefahr ist eine große Erzieherin. Der Sinn dieser Gefahr ist vielleicht erkennbar. Die Stärkung des Abendlandes. Die Menschen pflegen ja, wohlmeinend, doch schwach, im Unzulänglichen zu verharren. Aber sie tun das Rechte schließlich, wenn es nicht mehr anders geht. Darum sage dem Meister, ich wünsche, flehe, dass die Gefahr, die er zulässt, das Abendland stärke. Eine, erhöhe, läutere und vereinige. Mein zweiter Wunsch, Botin, an den Herrn des Schicksals, dass er uns die Kraft der rechten Entscheidung verleihe, den Willen vor der Ewigkeit, vor dem letzten Gericht Verantwortung zu tragen, in Tun und Lassen und nach allzeit gültigem Gesetz. Und nun der dritte Wunsch. Sag ihm, dem Schöpfer, Meister, Vater, er möge uns Kraft geben, das Gute gut, das Wahre wahr, das Schöne schön zu nennen, obwohl wir wissen, dass es in irdischer Erscheinung nicht vollkommen sein kann, dass die Flamme der Sehnsucht in uns brenne, genährt von der Zuversicht auf Erfüllung redlichen Mühens. Das sind, Botin, die drei Wünsche eines alten Mannes. Was zögerst du, freundliche Fee? Ob ich nicht einen eigenen persönlichen hinzuzufügen hätte? Wenn diese Gebete erhört werden, Botin des Schicksals, hab auch ich nicht vergebens gelebt. Und nun, liebe Hörer, der letzte Besuch unserer Fee bei Manfred Hausmann. Sie erinnern sich doch noch an die Geschichte, die er uns zu Beginn unserer Sendung erzählte, an den Fischer, der nur einen Wunsch hatte. An diese Geschichte knüpft der Dichter aus Worpswede an. So ähnlich ist es auch mir ergangen, als ich die drei Wünsche erwog, die zu äußern der Hessische Rundfunk mir freigestellt hat. Ich weiß keine drei, ich weiß nicht einmal zwei, ich weiß nur einen Wunsch, der mir wirklich auf der Seele brennt. Und wenn ich einen zweiten und dritten vorbringen sollte, so würde das im Grunde auch nur auf noch ein bisschen rum hinauslaufen. Ich wünsche Ihnen also, verehrte Hörer, allen Menschen und mir selbst die Freiheit. Ich meine die Freiheit, die nicht in der Natur des Menschen, sondern in der freien Gnade dessen begründet ist, der den Menschen erschaffen hat. Denn ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Und er ist zugleich ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Es gibt nur diese eine wirkliche, wahrhaftige, unantastbare Freiheit. Sie und nur sie ist der Urgrund aller Freiheiten, welcher Art sie auch seien. Sie ist der Urgrund jedes freien Lebens. Soweit Manfred Hausmann, der letzte der Prominenten, bei denen wir die gute Fee Besuch machen ließen. Vielleicht war Ihnen, verehrte Hörer, dieser oder jener Wunsch aus dem Herzen gesprochen und Sie sind also ein wenig besser vorbereitet, wenn die Fee auch zu Ihnen kommt. Wann das sein wird, das wissen wir leider nicht. Tja, wenn wir ehrlich sein sollen, wir wissen nicht einmal, ob sie kommt. Sollen wir Ihnen das wünschen? Oder wollen Sie es allein versuchen, dieses nächste Jahr? Dazu unsere besten, aufrichtigsten Wünsche. Sie hörten eine Sendung aus dem Jahr 1953. Zukunftswünsche an die Fee. Was sich Prominente erhoffen, eine Umfrage unter bekannten Künstlern, Dichtern und Gelehrten. Das war unser Archivschatz heute. Mein Name ist Christiane Kreiner. Auch von mir lauter gute Wünsche und einen schönen Jahreswechsel.